Radio 3 von NDR und ORB und WDR 3. Gedanken zur Zeit. Hören Sie heute einen Beitrag von Ludger Lütkehaus zum Thema Diktatur der Geburt, gentechnische Freiheit. Fast 2500 Jahre lang hat das abendländische Denken behauptet, philosophieren heiße sterben lernen. Am Beginn des dritten Jahrtausends indessen steht plötzlich statt des Todes die Geburt auf der philosophischen Tagesordnung. Genauer gesagt die gentechnische Variante der optionalen Geburt. Wie üblich im Zeitalter der globalen technischen Mobilmachung hechelt die Philosophie den technokratischen Machern verzweifelt hinterher. Doch nun soll sie auf der ganzen Höhe des kaum noch verhinderbaren Fortschritts sein. Sie soll nicht bloß ins Leben, das natürliche Leben, eingreifen, jetzt soll sie sich auch noch mit dem Unnatürlichen, dem technisch manipulierten und produzierten Leben herumschlagen. Immerhin, wenn sie sich in einigen Nischen ihrer Geschichte umsieht, findet sie schon Ansätze für das, was jetzt von ihr gefordert ist, für eine Kritik der generativen Vernunft. Bis zur Entdeckung der Double Helix durch Watson und Crick war der Bezugsrahmen prinzipiell durch die natürliche Zeugung und Geburt vorgegeben. Natur freilich, nur etymologisch Inbegriff des Geborenen, war für die jüdisch-christliche Tradition Schöpfung, Resultat eines bewussten und willentlichen göttlichen Aktes. Der Schöpfer der Genesis, die die Genetik schon mit ihrem Namen beerbt, hatte die Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Insofern war er der erste Biotechnologe gewesen. Trotzdem oder gerade deswegen war alles Geschaffene sehr gut. Und auch die menschlichen Geschöpfe standen untereinander gemäß dem Fruchtbarkeits- und Mehrungsgebot in einem rundum positiven, gottgewollten Schaffenszusammenhang. Die Eltern als geschaffene Sekundärschöpfer schenkten ihren Kindern als Sekundärgeschöpfen das Leben, auf dass diese in der Stunde der Geburt das Licht der Welt erblickten, auch wenn da vorher nichts in der Finsternis gewesen war und eine etwaige Vorenthaltung des Geschenks zwar wohl den potenziellen Gebern etwas, den noch nicht realen Nicht-Empfängern aber nichts genommen hätte. Schöpfungs- als Elternmetaphysik. Selbst der entschlossenste Positivismus, dem der Geschenkcharakter des Lebens eine ausgemachte Sache ist, muss indessen einräumen, dass die Gebürtigen, nach dem Begriff von Hannah Arendt, es ungefragt erhalten. Die Kritik der generativen Vernunft kann insofern mit Fug von einem Diktat der Geburt sprechen. Dieser Begriff soll die schlichte, aber keineswegs triviale Tatsache bezeichnen, dass die Menschen ohne ihre Einwilligung, wenngleich nicht gegen ihren Willen, geboren werden. Nach Lage der Dinge könnten sie auch beim besten schöpferischen oder elterlichen Willen nicht gefragt werden, ob sie geboren werden wollen oder nicht. Die der Schöpfung eigentlich so wohlgesinnte jüdische Tradition hat im mythischen Gedankenexperiment zwar eine Befragung der Geschöpfe durch den Schöpfer vor ihrer Erschaffung imaginiert. Sagen sie nein, so werden sie aus dem Buch des Lebens gestrichen. Und sie können, sie dürfen Nein sagen. Eben das aber heißt, dass die Geborenen Ja gesagt haben. Auch die Karma-Lehren der östlichen Religionen lassen sich aus der Perspektive des Diktats der Geburt als Versuch verstehen, das Diktat moralisch in das Resultat einer Tat umzudeuten, das fremdbestimmte Geburtsgeschick in eine selbstverursachte Fortsetzungsgeschichte. Für das westliche Denken jedoch, für dessen Individualismus und Endlichkeitsbewusstsein das Leben mit Zeugung und Geburt beginnt, musste das Diktat der Geburt zu erheblichen Irritationen führen. Der Kronzeuge dafür ist Kant. In der Metaphysik der Sitten markiert er mit Schärfe, worin für eine Kritik der generativen Vernunft der Skandal liegt. Zitat: Von der Erzeugung eines mit Freiheit begabten Wesens durch eine physische Operation sich einen Begriff zu machen, ist unmöglich. Den Akt der Zeugung muss man als einen solchen ansehen, wodurch wir eine Person ohne ihre Einwilligung auf die Welt gesetzt und eigenmächtig in sie herübergebracht haben. Zitat Ende. Gerade deswegen dürfen die Eltern ihre Kinder nicht als ihr Gemächsel, ihr Machwerk oder Eigentum ansehen. Im Gegenteil. Für ihre Tat liegt auf den Erzeugern die Verbindlichkeit, ihre unmündigen Kinder so zufrieden wie möglich zu machen und die Mündigen unverzüglich in ihre Freiheit als Weltbürger zu entlassen. Allein diese Freiheit balanciert das Diktat der Geburt. Eine völlige Umverteilung der Rechte und Pflichten ist die Folge. Statt der bisherigen elterlichen Verfügungsrechte ergeben sich Verantwortungspflichten. Statt der bisherigen Dankes- und Subordinationspflichten auf Seiten der Kinder Anspruchs- und Freiheitsrechte. Nach dem Verursacherprinzip ist allen Schöpfern die Pflicht auferlegt, ihren Geschöpfen das Leben so frei und so gut wie möglich zu machen. Handle so, als ob das Leben als Geschenk betrachtet werden könnte, lautet der kategorische Imperativ der Kritik der generativen Vernunft. Verantwortung freilich ist eine heikle Kategorie. Aus der Perspektive des Diktats der Geburt berührt sie in einer außerordentlich ambivalenten Weise die Wege der Freiheit. Einerseits resultiert aus dem Diktat das Gebot größtmöglicher Fürsorge. Andererseits die Verpflichtung auf Einräumung und Erhaltung größtmöglicher Freiheit. Freiheit und Verantwortung sind die konkurrierenden Normen, die sich aus dem Diktat der Geburt ergeben. Die Gentechnologie freilich will beiden Normen gerecht werden. Die Verantwortung aller Schöpfer und Macher glaubt sie so umfassend, so konsequent und vor allem so verantwortungsethisch realistisch wahrzunehmen, dass sie das Bestmögliche für ihre Produktionen anvisiert. Und auch gerade der Freiheit scheint die Gentechnologie so Rechnung tragen zu wollen, dass sie statt des bisherigen Geburtenfatalismus die bewusste und freie Merkmalsplanung verheißt, nach der besten, auch die freieste aller möglichen Welten. In gewissem, wenn auch einem leicht ironischen Sinn, macht die neue Genesis sogar mit dem maximalen Freiheitsversprechen der philosophischen Tradition ernst, dem der existenzialistischen Philosophie. Heidegger hatte die Geworfenheit des Daseins mit der Kompromissbildung eines geworfenen Entwurfs des eigensten Seinkönnens zu balancieren versucht. Hannah Arendt, deren eigentlicher philosophischer Fund die Betonung der Gebürtlichkeit, der Natalität war, hatte dem Diktat der Geworfenheit noch deutlicher das Schöpfungspathos eines existenzialistisch beerbten Augustinus entgegengestellt. Zitat: Ut initium esset, homo creatus sit, der Mensch ist geschaffen, damit ein Anfang sei. Zitat Ende. Sartre schließlich hatte die Existenz zwar zur Freiheit verurteilt gesehen, diese aber im Gegenentwurf zur Geworfenheit als sich selbstbestimmende Freiheit radikalisiert, als die Existenz, die der Essenz vorangehe. Alle diese Freiheitsexistenzialismen hatten sich gegen jede feststehende Auslegung des Menschen verwahrt. Und jetzt scheint die Gentechnologie die experimentelle Probe darauf zu machen. Denn was will man mehr an Freiheit verlangen als eine bewusste und willentliche Geburt statt des Roulettes der Natürlichen? Was mehr an Verantwortung als die nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommene Optimierung des Lebens? Mit der natürlichen Geburt ist es ohnehin vorbei, seit auch nur die Möglichkeiten gentechnischer Freiheit eröffnet sind. Wer heute der Naturlauf lässt, kann gar nicht umhin, zumindest das bewusst und willentlich zu tun. Verstrickt er sich also nicht unvermeidlich in das Paradox eines gewollten Geburtenfatalismus? Fällt nicht auf jeden Fall das Licht der optionalen Geburt als Schatten auf die sogenannte natürliche? In der Tat, der Schein der Unschuld, das Asyl der Unwissenheit, das Alibi der Nichttäterschaft, alle Einschränkungen des Verursacherprinzips, sowohl in Bezug auf die Existenz wie die Essenz künftiger Menschen, alles das gilt heute nicht mehr. Eine Eskalation der Rechenschaftspflichten nach Dieter Birnbacher ist die Folge, die es noch nie gegeben hat. Es sei denn, man dächte an den Schöpfer zurück. Doch der hatte den Bonus eines unbegrenzten Wissens. Im Übrigen schien er nicht rechenschaftspflichtig, jedenfalls so lange, bis ihm Theodizee und Kritik der generativen Vernunft den Prozess machten. Gerade letztere aber stellte und stellt die diesseitigen Schöpfer unter erhöhten Rechtfertigungsdruck Und zwar genau in dem Maß, wie sie das Diktat der Geburt betont. Gerade weil hier faktisch jene Symmetrie- und Wechselseitigkeitsbeziehungen nicht gelten, die Jürgen Habermas normativ gegen das Klonen geltend gemacht hat, gilt eine ebenso einseitige, asymmetrische wie unbedingte Verantwortungspflicht. Nur naheliegend also, dass künftig alle gentechnischen Möglichkeiten einer optionalen und optimalen Geburt zu nutzen wären, wenn nicht in der positiv-eugenischen Merkmalsplanung, so zumindest in der negativen Eugenik, der nicht bloß legitimen, sondern gebotenen genmedizinischen Missbildungs- und Krankheitsprävention. Doch nun kehrt das Dilemma aller jenseitigen wie diesseitigen Schöpfer wieder. Sie glauben zwar zu wissen, was das Beste und Bestmögliche sei. Denn entweder sind sie die Besten oder sie haben ein ebenbildliches Bild davon. Mit einer gewissen Logik ist aus dieser Perspektive die reproduktive Biotechnologie als die ewige Wiederkehr dergleichen das erste Gebot. Es sei denn, man erinnerte sich bei Zeiten daran, dass bereits im zweiten Buch Moses ein anderes Gebot ergeht. Du sollst dir kein Bildnis machen. Doch immer sind es die Bilder, die sich durchsetzen. Das Gesicht von Dolly ist nur der getreue Abzug jenes ersten Bildes, das im Anfang war. Freilich auch die schafsmäßige Parodie des Satzes, das geschaffen wurde, damit ein Anfang sei. Der Narzissmus, weniger vornehm gesagt, die ungeheure Eitelkeit aller Schöpfer, die nach ihrem Bilde schaffen, gibt sich hier als Herdentierpsychologie zu erkennen, die keinen anderen Ehrgeiz als den des Kopisten hat. Seinesgleichen geschieht. Da wollte Nietzsche mit seinem Gottesdienst am Übermenschen doch noch auf anderes hinaus, als er die Fortpflanzung durch die Hinaufpflanzung ablöste und den Kinderwunsch übersetzte, Zitat, ich will Kinder, ich will nicht mich. Aber schon mit dem kleinen Unterschied, den Gott als der erste Biotechnologe seinen Geschöpfen einprogrammierte, begann die Misere, das Drama und vielleicht die Tragödie einer unabsehbaren Differenz. Denn was war, was ist nun für gezeugte und geschaffene Wesen das Beste, die anders fühlen, anders denken, anders empfinden, kurz, die nicht bloß anders, sondern andere sind? Es sei denn, dass die Reproduktionstechnologie von vornherein jeden Unterschied kassierte. Diesen anderen wird mit den Projektionen der optionalen und optimalen Geburt unvermeidlich Gewalt angetan. Die bisherige Kritik der Gen-, der biotechnologischen Vernunft hat verschiedene Modelle bemüht, um dieses Gewaltverhältnis zu bezeichnen. Das der Sklaverei oder eines lebenslänglich vor der Geburt verhängten Urteils, so Jürgen Habermas. Das von Designer und Produkt, so Lutz Wingert. Das von Hersteller und Fabrikat oder Artefakt, so Ernst Tugendhat. Aber nur das letzte Modell gibt annähernd wieder, wie tief das asymmetrische und einseitige Gewaltverhältnis hier reicht. Das biotechnologische Artefakt über- oder unterbietet, je nachdem, das Natefakt, das gebürtige Wesen immer sind, ohne noch an der relativen Unschuld teilzuhaben, die einst die natürliche Geburt umgab. Entschlossene Determination löscht alle Unbekannten in der Rechnung, die das Leben nicht ist. Selbst bei ihren besten Absichten genommen, radikalisiert die Gentechnik die Verantwortung auf Kosten der Freiheit. Sie balanciert nicht, sie potenziert das Diktat der Geburt. Gewiss, in das alte, freilich auch seit je begrenzte Paradies, bevor die Biotechnologie vom Baum der Erkenntnis und dem des Lebens aß, kann niemand mehr zurück. Aber es müssen ja auch nicht just die Paradiese von Marionetten sein. An Hannah Arendts Pathos des schöpferischen Anfangs, wenn denn unter allen Umständen geschaffen werden soll und muss, an ihrem Lob des Menschen, gleichsam als Initial des Lebens, fasziniert immer noch und weit mehr als die kühnste Gentechnik, dass jedes Kind ein inkarniertes Überraschungsmoment ist. Das musste bei aller Allwissenheit schon der Schöpfer erfahren. Die Gentechnik ist klüger geworden. Sie intendiert bei Zeiten das endgültige Verschwinden der Kindheit. Radio 3 von NDR und ORB und WDR 3. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Ludger Lütkehaus zum Thema Diktatur der Geburt, gentechnische Freiheit.